SWR 2 Eckpunkt. In der Sendung von Axel Schröder erzählen Philipp und seine Mutter, wie die Internetsucht Philipps Alltag verändert und besonders die Mutter hofft, dass Philipp mit Hilfe einer Therapeutin einen Weg aus dem Teufelskreis findet. Zu Besuch bei einem online-süchtigen Jungen. Welcome to Chaosara, Lieutenant. General Duke has instituted a brief field training exercise for all new Alpha Squadron Commanders. Man muss auf sehr viel aufpassen, weil ich mache jetzt gleich schon mal Go auf jeden Fall. Jetzt hier erstmal Sanitäter und hier ein Firebat, weil der Firebat, der hat so Feuerflammenwerfer. Und damit kann er die Zerklinge, diese kleinen Dinger, die gerade angekommen sind, ganz gut weg abziehen. Ja, gleich wird es Zeit für mehr Hotkeys. Wenn dann die Armeen kommen, dann wird doch alles ein bisschen schneller. Das ist jetzt noch normales Tempo hier. Go, go, go! Philipp Schumann ist hochkonzentriert. Eine Hand fliegt über die Tastatur seines Computers, die andere klickt wild mit der Maus. Auf dem Bildschirm schieben sich seine Truppen langsam voran. Er feuert aus allen Rohren auf seine virtuellen Feinde, dirigiert kleine Raumschiffe, lässt Bomben fallen und behält immer seinen Nachschub im Auge. So, jetzt sind hier zwei fertig, jetzt kann ich die hier auf 4, 5... So, SCV kurz per Hotkey gebaut. So, jetzt muss ich hier auf jeden Fall Upgrade machen. Philipp Schumann ist abhängig von seinem Spiel, von StarCraft Brood War. Rund 8 Stunden pro Tag hockt der 15-jährige, schlaksige Gymnasiast mit krausen, dunklen Haaren und blassem Gesicht vor seinem Computer. Chipstüten liegen auf dem Boden, schmutziges Geschirr steht neben dem Monitor. StarCraft Brood War kam vor 9 Jahren auf den Markt und ist noch immer eines der populärsten Spiele der Welt. Weltweit gibt es rund 5 Millionen registrierte StarCraft-Spieler. In Deutschland sind täglich Zehntausende Spieler über das Internet miteinander verbunden, um in die Schlacht zu ziehen. Philipps Lieblingsgegner stammen aus Korea, dem Mekka der StarCraft-Gemeinde. Dort werden die Computerspiele sogar im Fernsehen übertragen. In Korea gibt es 23 Kanäle, wo den ganzen Tag, Tag und Nacht StarCraft läuft. Wiederholungen oder Live-Matches, also hier in Deutschland natürlich nicht. Und dann halt auch mit den Deutschen, die ich persönlich total scheiße finde. Naja, alles möchte gern Spieler, also gegen die Koreaner haben die keine Chance. Ich bin jetzt so ein bisschen in die Materie bei ihm eingestiegen und habe eben auch gelernt, er spielt ja nur ein bestimmtes Spiel. Ich weiß, dass das zwei verschiedene Gruppen sind und dass die einen so Luftschiffe haben, wo so Dinge rausfallen und dass die auch Rohstoffe aufbauen können und irgendwelche Invasionen machen können. Aber wer nun die Zergs und die Terraner sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Philipp ein Terraner ist. Frauke Schumann lebt allein mit ihrem Sohn in einer Altbauwohnung am Rande der Hamburger Innenstadt. Der Vater lebt auch in der Hansestadt, hält aber keinen Kontakt zu Ex-Frau und Sohn. Terraner ist halt am schwersten, die schwerste Herausforderung, ist am härtesten, ja, und war für mich die meiste Herausforderung. Und ich war am Anfang auch total scheiße, bin immer noch total scheiße, aber ja, das ist halt ziemlich hart. Also Terraner ist schon so die höchste Stufe, an der man sich messen kann. So. Dann wurde er in der Schule schlecht, obwohl er ja ein sehr intelligenter Mensch ist und meiner Meinung nach seine Fähigkeiten ganz anders ausfahren könnte. Und das mit dem Flötespielen geriet immer mehr in den Hintergrund. Unsere Regeln, die wir uns gesetzt haben, die klappten auch nicht. Muss ich aber auch zu sagen, dass ich ein sehr inkonsequenter Mensch bin. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, so machen wir das jetzt und das wird durchgehalten und dann auch dafür sorgt. Sondern wenn ich gut drauf bin, dann sorge ich dafür. Wenn ich schlecht drauf bin, ist es mir egal. Frauke Schumann arbeitet im Management eines evangelischen Klinikums. Morgens früh um 7 verlässt sie die Wohnung, abends um 6:30 kommt sie nach Hause. Philipp sitzt dann vor dem Computer. Nicht ansprechbar, ein Terraner auf Mission in seiner künstlichen Welt. Manchmal isst er dann auch kaum was, nur labberiges Toastbrot, so trocken runter mit Wasser, weil er zu faul ist, sich ein Brot zu schmieren. Und da kann man natürlich auch sagen, wenn ich ihm das dauernd schmiere, unterstütze ich ihn dabei. Er muss ja nichts tun, weil in allerletzter Minute kommt ja Hotelmama und macht's. Frauke Schumann hat Feierabend. Philipp sitzt am Rechner, nach einem Arbeitstag im Krankenhaus. Dort macht er sein Schulpraktikum. Als er in die Küche kommt, hat seine Mutter für ihn Graubrot aufgeschnitten, geschmiert und belegt. Ich will Toastbrot. Nein, du musst, du bist jetzt in dem Krankenhaus, du musst dich gesund ernähren, du hast den ganzen Tag gearbeitet. Und deine Zähne, die nicht geputzt werden, müssen auch mal Mahlsteine. Ja, ja, geht her. Dankeschön, bitteschön. Jugendliche, aber auch Erwachsene auf der ganzen Welt treten auf dem virtuellen Schlachtfeld von StarCraft gegeneinander an. Philipp in Hamburg spielt dann gegen Jugendliche etwa aus Korea oder den USA. Wer hinter den Protossen, Zergs und Terranern steckt, bleibt dabei im Dunkeln. Nicht der Mensch hinter dem Bildschirm, sondern nur die Fähigkeiten der anonymen Spieler, die alle unter Fantasienamen spielen, interessieren in der StarCraft-Szene. Philipp muss diese Fähigkeiten täglich trainieren, denn immerhin will er ein guter, kampfstarker Terraner sein. Als es seiner Mutter irgendwann reichte, koppelte sie den Computer mit einer Kindersicherung. Die hat Philipp geknackt, aber ich wusste das nicht. Das habe ich erst nach 6 Wochen irgendwie festgestellt, als ich nach Hause kam und er dann einfach auf dem Bett oder auf der Couch, was weiß ich, wo saß und ich am PC war und er so heiß war. Das hat er dann auch gesagt, dass er nach wie vor ganz viel spielt eben nachmittags. Dann haben wir gesagt, na gut, dann eben 4 Stunden, aber nur, wenn du den Müll runterträgst und dich wäschst. Und natürlich den Müll nicht runtergetragen, sich auch nicht gewaschen, trotzdem länger gespielt als verabredet. Und eine gute Mutter würde natürlich dann auch einschreiten und konsequent die Grenzen auch deutlich machen. Und ich habe das mal so gesehen, je nachdem, wie ich drauf war. Awaken, my child, and embrace the glory that is your birthright. Know that I am the Overmind, the eternal will of the Swarm. And that you have been created to serve me. So, jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt mache. Ich gehe aber jetzt erstmal auf Fax und also auf Fabrik und dann mache ich wahrscheinlich gleich eine Fast Exit. Ich kann jetzt die 2 WWFs abbrechen, weil ich jetzt komplett Scheiße gebaut habe. Ich habe nämlich jetzt alle Depots vergessen. Jetzt muss ich gleich mal 2 Depots ganz schön nachbauen. Philipps IQ, sein Intelligenzquotient, wurde schon im 1. Schuljahr gemessen. Die Psychologen stellten eine Hochbegabung fest und Philipp wechselte von der 1. gleich in die 3. Klassenstufe. Ein 2. Test vor 2 Jahren bescheinigte dem Jungen eine immerhin noch überdurchschnittliche Intelligenz. Eine Zeit lang konnte Philipp durch diese Intelligenz die Fehlzeiten in der Schule ausgleichen. Erst als die Noten absackten und Philipp 2/3 der Schulstunden schwänzte, schlugen die Lehrer Alarm. Vorangegangen waren oft stundenlange hilflose Diskussionen. Und jedes Mal bekam Frauke Schumann von ihrem intelligenten Sohn immer neue intelligente Argumente für seinen Spieltrieb. Im Frühjahr entschloss sie sich, professionelle Hilfe zu suchen. Wir waren vorher bei Rebus, weil die Leistungen eben so abfielen. Und Rebus ist ja so eine Organisation, die Elternberatung macht, auch vernetzt dann mit Lehrern spricht, also auch in der Schule Lehrer berät, auch Kinder berät. Und ich hatte gedacht, na gut, du bist halt eine ganz unprofessionelle Mutter und holst dir jetzt professionellen Rat. Und dann sind wir zusammen dahin gegangen und dann haben wir zusammen Regeln aufgestellt. Also wie viel er spielt, wie viel Schularbeiten er macht, wie viel Müll er rausträgt. Nach 14 Tagen oder 3 Wochen haben wir uns wieder getroffen, haben festgestellt, dass davon eigentlich nichts gelaufen ist. Und dann hat sie uns empfohlen, eben uns an Frau Witt zu wenden, an diese Suchtpräventionsstelle. Der Begriff der Online-Sucht tauchte erstmals Mitte der 90er Jahre auf. Ein New Yorker Psychiater bezeichnete sich selbst als online-süchtig. Und seitdem diskutieren Experten, ob das Internet abhängig machen kann und wie der Gefahr begegnet werden kann. Einige Psychologen behaupten, das ganze Gerede um die Online-Sucht sei nur eine vorbeigehende Mode. Andere nehmen das Problem sehr ernst und sehen Parallelen zum Glücksspiel, zur Spielsucht. Die Verführungskraft des Internets bekommen vor allem Jugendliche zu spüren. Jungen und Mädchen auf unterschiedliche Art. Die Mädchen sind anfällig für das Chatten, das Plaudern über die verschiedensten Themen. Die jungen Männer sind darauf aus, ihre Fähigkeiten in Online-Spielen zu beweisen. Einige von ihnen, auch Philipp, haben deshalb bei Regina Witt Rat gesucht. Die Psychologin arbeitet beim Hamburger Suchtpräventionszentrum und weiß, was am anonymen Spiel im Internet so fasziniert. Der Reiz ist, dass ich natürlich unglaubliche Machtgefühle entwickeln kann. Ich gewinne ein ganz übersteigertes Selbstbewusstsein, weil ich ja über große Strecken erlebe, dass ich wirklich viel bewirken kann. Ich glaube schon, dass Leute mit exzessivem Verhalten sind alles Machtmenschen und es gibt die Möglichkeit, es passiv auszuleben und es gibt die Möglichkeit, das aktiv auszuleben. Und die PC-Spieler gehören zu denen, die das aktiv ausleben. Aber ich merke das ja nicht so. Wenn ich im realen Leben diese Macht so umsetzen würde, sag ich mal körperlich, dann hätte ich ganz schnell eine Rückmeldung von der anderen Seite. Und das ist natürlich im Netz gar nicht. Und das ist das Gefährliche. Ich kriege zu wenig Rückmeldung. Ich spüre ja körperlich nichts. Das sind unheimlich zähe Auseinandersetzungen. Dann baut er halt seine Gewehre auf und feuert ab. Also wird dann auch sehr verletzend. Also da ist er auch irgendwie nicht zu greifen. Ich habe keine Lust auf diese blöden Diskussionen. So, meine Nachbarin sagt immer, du bist viel zu blöd, du diskutierst viel zu viel, nimm einen blauen Müllsack, schmeiß da alles rein, stell ihn in den Keller und er kann sich vom Taschengeld das, was er braucht, für 1 Euro wieder rauskaufen. Aber ich finde, das ist doch so entwürdigend. Und meine Nachbarin sagt dann immer, womit sie recht hat, der entwürdigt dich am laufenden Meter, guck doch mal dahin. Natürlich hat sie recht. Wenn man jetzt nicht total durchgedreht ist, kann man noch relativ gut unterscheiden zwischen Realität und jetzt Spielen und weiß, dass das dann mit richtigen Menschen schon was anderes ist, als wenn man da auf dem PC Leute abmetzelt. Also, ja, so viel dazu. Jetzt habe ich hier weitergescrollt, jetzt gucke ich mal, wo ich hier gerade bin. Ah ja, gut, etwas zu weit. Ah ja, so, jetzt ist hier gleich, also das ist jetzt noch die letzte Szene. Es kommt gegen Protoss, also Tyranner gegen Protoss. Go, go, go! Die Truppen auf dem virtuellen StarCraft-Schlachtfeld dirigieren die Spieler durch Kommandos von Maus und Tastatur. Sie geben ihnen Befehle zum Kampf oder zum Aufbau neuer Fabriken, die Munition produzieren oder Sauerstoff. Schnelligkeit entscheidet. Wichtig ist vor allem eine präzise Kopf-Hand-Koordination. Gute Spieler geben rund 400 Kommandos pro Minute. Das macht rund 6 Befehle pro Sekunde. Und Philipp kommt schon auf rund 3 Kommandos. In seinen Langzeitsitzungen vor dem PC will und muss er noch schneller werden, wenn er zu den Besten gehören will. In 5 Stunden, da erreicht man nichts. Also in 1 Stunde ist mein PC hochgefahren, 1 Stunde fährt er runter. Dann ein Game dauert 3 Stunden. Naja, okay, nicht ganz. Also in 5 Stunden schafft man, wenn man sich ranhält, ungefähr 15 Spiele ungefähr. Ist nicht so optimal. Also ich halte die auch meistens nicht ein, die 5 Stunden. Also ich gebe mir momentan Mühe, halt so mehr Sachen hier im Haushalt zu machen und so als vorher. Bin momentan so bei 6-7 Stunden irgendwas. Und am Wochenende kann ich halt so lange, wie ich will, also dann meistens 10, 11 und mehr. Man kann sich Persönlichkeiten zulegen im Internet. Ich denke, dass das auch mit einer Rolle gespielt hat. Wenn man verliert oder am Verlieren ist, steigt man einfach aus, legt sich eine neue Persönlichkeit zu oder einen neuen Codenamen, ist wieder jemand anders. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Kompensationsmöglichkeit war. Also in der Schule hat er den Kasper gemacht. Da hat er ja auch viel Schwierigkeiten mit, dass er so als Psychopath bezeichnet worden ist. Und da war niemand, der die Chance hatte, gut zu sein. Und ich denke, das hat schon viel damit zu tun. Philipp ist in keiner Clique. Er hat nur wenig Freunde in der Schule. Die meisten Klassenkameraden sind älter als er. Früh eingeschult und dann noch eine Klassenstufe übersprungen, dazu noch schwere Akne und einen intelligenten Kopf. Philipp ist ein Außenseiter. Und durch mangelnde Körperpflege stützt er diesen Status noch. Regina Witt vom Suchtpräventionszentrum erklärt den Teufelskreis, der die Süchtigen in der Sucht gefangen hält, den sie aber oft auch selbst tatkräftig unterstützen. Ja, nun braucht ja jeder Süchtige für sich selber auch eine Begründung, ein Motiv. Und die Tatsache, dass ich mir sagen kann, mich will ja in der realen Welt gar keiner. Ich werde ja abgelehnt. Es ist ja mein Motiv, dieses weiter auszubauen, weil ich ja sage, ich habe das ja im realen Leben nicht. Das brauche ich auch gar nicht, dafür habe ich das. Nicht? Ich lasse mich hängen, ich lasse mich gehen. Ich tue nichts für mich als Mensch, als Körper im Zusammenleben mit anderen, weil ich sage, das ist mir eigentlich unbewusst ganz recht, dass die das alle nicht wollen. Denn das liefert mir ja meine Begründung, so weiterzumachen, wie ich das jetzt mache. Die meisten Freunde habe ich natürlich im Netz, also man kann es jetzt nicht Freunde nennen. Also 2 Freunde aus meiner Klasse spielen auch und sonst kenne ich den Großteil natürlich aus dem Netz. Und da sind es keine Freunde, sondern halt Leute, die geben mir Tipps, die zocken mit mir, die sagen, ey, du spielst scheiße, mach das mal lieber so und so. Und die sind auch nett, also die machen einen jetzt nicht so nieder. Wenn man mal verliert, sagen sie natürlich, ey, du hast jetzt Kacke gespielt. Aber die machen einen jetzt auch nicht so nieder und sagen dir nicht andauernd, wie scheiße du bist und so, sondern die sagen auch mal, ja, hast du gut gemacht hier und das hätte ich aber da noch ein bisschen besser gemacht. Und ja, ist schon ganz gut so. Für den Sternenkrieg schließen die Spieler strategische Allianzen. Sie klären vor dem Spiel ab, wer für welche Operationen zuständig ist und halten sich mit den virtuellen Laserkanonen gegenseitig den Rücken frei. Stolz erzählt Philipp, dass er sich vor allem mit koreanischen Spielern zum Kampf im Netz verabredet. Gleich nach der Schule sitzt er am Rechner. Er tauscht Erfahrungen mit denen aus, die Nachholbedarf haben, und er selbst bekommt Tipps von fortgeschrittenen Spielern. Diese Spieler, die sogenannten Pro-Gamer aus Korea, nehmen sich fast wie Mentoren des Neulings an. Die Spiele werden aufgezeichnet und später analysiert. Wo wurden schlachtentscheidende Fehler begangen? Wo hat es an Schnelligkeit gefehlt? Wo gab es Missverständnisse während der Kampfhandlungen? Philipps Vorbild ist ein 20-jähriger Koreaner. Nada nennt sich dieser Ausnahmespieler, der Philipp in Sekundenschnelle aus dem Spiel fegen würde. Ich habe sehr viele Replays von ihm angeguckt, also so wiederholte Spiele, die kann man sich runterladen auf einigen Webseiten. Und die habe ich mir halt angeguckt und so ein bisschen analysiert, wie er das macht, um das selber auch so ein bisschen zu machen, weil er ist schon sowas wie mein Vorbild so in der Richtung. Von Nada war ich auch am meisten beeindruckt und ja, Nada verdient so ca. 150 bis 200.000 US-Dollar im Jahr und kriegt dann auch noch Prämien für gewonnene Spiele und natürlich, wenn er ein Turnier gewinnt, kriegt er auch nochmal extra Prämien. Und das ist bei denen sowas wie bei uns hier Fußball und das ist da vollkommen normal und ist halt bei denen sowas wie ein Job und Kult und das gilt bei denen auch als Sport und nicht als Spiel. Und die Pro-Gamer werden natürlich auch geliebt vom Volk, weil 60% der Bevölkerung fahren da voll drauf ab in Korea. Und die Fußballer trainieren ja auch 9 Stunden am Tag und es wird ja als normal angesehen oder da kümmert sich keiner drum. Und obwohl Philipp seine Spielexzesse irgendwie normal findet, weiß er um die Gefahren von Sucht und Abhängigkeit. Wenn ich jetzt so sofort sagen müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Sucht, weil ein Hobby macht ja eigentlich Spaß und ich habe eigentlich gar nicht so richtig Spaß mehr dran, weil da, wo ich jetzt schon so mitspiele, ist jetzt natürlich nicht hohe Liga, aber ist schon blöd, wenn man wirklich den ganzen Tag ackert und merkt, dass man eigentlich kein Deut besser wird und immer noch andauernd abkackt. Aber ich mach's halt trotzdem weiter. So normalerweise, wenn ich keinen Bock mehr habe auf eine Sache, dann sage ich ja hier, ihr könnt mich alle mal, tschüssi. Aber da mache ich irgendwie weiter. Insofern ist es schon eine Art Abhängigkeit. Natürlich habe ich den Ehrgeiz, irgendwie besser zu werden und sowas. Ja, ist schon eher eine Sucht, weil Hobby macht man ja so wirklich auch Spaß. Es ist ein Kind, das viel alleine ist, das eine Mutter hat, die eine verantwortungsvolle Position im Beruf hat. Ist für Eltern von den süchtigen Verhaltensweisen erstmal das am meisten erwünschte, weil es die Kinder im Hause hält, weil es so aussieht, als wenn Kinder die herkömmlichen Gefährdungen wie Alkohol, Drogen gar nicht haben. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe das Kind unter Aufsicht, obwohl das nicht stimmt. Und deshalb schleift sich so eine Abhängigkeit viel länger ein als andere Sachen. Und das war hier auch der Fall. Damit Jugendliche wie Philipp nicht noch tiefer in die Abhängigkeit geraten, entwickelt die Psychologin Regina Witt zusammen mit den Eltern und deren Kindern Regeln, die die Sucht Stück für Stück aus dem Alltag verdrängen sollen. In Philipps Fall hält Regina Witt das Tennisspielen für einen wichtigen Ausgleich. Der Computerspieler benutzt von seinem Körper stundenlang nur wenige Finger, die anderen Muskeln erschlaffen und auch das Körpergefühl lässt mehr und mehr nach. Tatsächlich wirkt Philipps Motorik irgendwie unbeholfen, als gehöre sein Körper nicht zu ihm. Beim Tennisspielen, worin er früher sogar ziemlich gut war, wird der Körper, spätestens bei Muskelkater am Tag danach, wieder spürbar. Der Aufbau oder Erhalt eines sozialen Netzwerks für die abhängigen Jugendlichen ist dagegen viel schwieriger zu leisten. Viele Internetabhängige haben sich schon an ihr Außenseiterdasein gewöhnt. Und Philipp hat gelernt, dass für ihn ganz andere Regeln gelten als für seine Altersgenossen. Zum Beispiel Wäsche waschen, Spülmaschine einräumen, im Haushalt mithelfen, mein Bett machen, mich morgens selber wecken. Total schwachsinnige Dinge halt, die jeder 15-Jährige eigentlich machen muss, ich aber nicht mache, weil ich halt eingenommen bin von dem PC. Gebe ich ja auch ganz offen zu, aber wird drauf geschissen. Aber jetzt halt auch mal einkaufen oder so. Ja, und Flöten mache ich halt so von mir aus. Und Tennis natürlich so als Ausgleichssport. Wenn ich den ganzen Tag da mit krummem Rücken vor meinem Kasten hocke, dann kann ich in 8 Jahren, habe ich keinen Rücken mehr. Und jetzt ja, Freunde nach der Schule mal eine Runde Billard oder so. Also mehr ist da auch nicht drin. Simply press start to begin the exercise. You may skip the exercise by selecting skip tutorial. Go, go, go! Stand in back. Ich muss es selber rauskriegen und ich muss selber an mir arbeiten, dass ich lerne, ja, mehr zu sagen, hier, ich bin diejenige, die das Sagen hat. Und auch wenn du das nicht verstehst, im Moment ist es so und du machst es jetzt so. Und ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen sehr lange gewartet habe damit. Weil wenn ich das jetzt versuche, so durchzusetzen, dann macht er sich darüber lustig. Ne? Dann sagt er, oh Mama, habe ich eine Angst vor dir? Ne? Und oh, hast du das schön streng gesagt? Ne? Dann muss ich auch lachen. Also fällt mir die Kraft wieder aus dem Gesicht und ich muss darüber lachen, weil ich mich auch nicht so authentisch in dieser Rolle fühle. Und Konsequenz, wenn ich ein Kind habe, das 13, 14, 15, 16 ist, die kann ich nicht dadurch lernen, dass ich begriffen habe, ich bin inkonsequent, sondern das bedarf einfach eines längeren Trainings als Mutter und Vater, um zu lernen, wie werde ich im Alltag konsequent? Wie kann ich es schaffen, zwischen abgelehnt werden, nicht mehr beliebt sein und trotzdem das tun, was aus meiner Verantwortung gemacht werden muss? Das ist einfach eine Sache des Trainings und das kann ich nicht von heute auf morgen. Um Konsequenz zu trainieren, war Frauke Schumann bei Selbsthilfeabenden für Eltern drogensüchtiger Kinder. Und sie war erstaunt, mit welchen Problemen die anderen Mütter und Väter in der Gruppe zu tun haben. Kinder, die Heroin- oder alkoholsüchtig sind. Kinder, die Lösungsmittel inhalieren oder vom Haschisch nicht loskommen. Ihr Philipp, fand sie, war dagegen ein einfacher Fall, fast harmlos. Aber das tröstete Frauke Schumann nur vorübergehend. Zu Hause ging es weiter wie immer. Ein Sohn, der sich bedienen lässt, der sein intellektuelles Potenzial vergeudet, der weggetreten auf den Computerbildschirm starrt, ohne Kontakt zum realen Leben um ihn herum. Vor ihre Konsequenz schob sich nach wie vor die mütterliche Beißhemmung. Der zentrale Punkt bei allen Angehörigen ist immer die Verlustangst. Zu sagen, das könnte ich mir nie verzeihen, wenn mein Kind mich nicht mehr will. Und mein Kind geht weg und sagt, du bist für mich gestorben. Da habe ich die Nase voll, wenn du so mit mir umgehst. Jetzt will ich dich nicht mehr. Das ist das Schlimmste für Mütter. Das macht sie erpressbar. Ich weiß es ja hier aus der Elternarbeit. Das macht erpressbar. In den Augen der Therapeutin kann der Ausstieg aus der Sucht nur dann gelingen, wenn beide, Philipp und seine Mutter, sich Hilfe suchen und beide ihr Leben umstellen. Regina Witt sieht Parallelen zwischen der Sucht des Jungen und dem starken beruflichen Einsatz seiner Mutter. Zwei gleiche Muster auf einem unterschiedlichen Gebiet. Also der eine hat den Alltag im Auge und der andere hat die virtuelle Welt im Blick und macht aber sonst auch keinen Aufstand und keinen Ärger. Und das ist ja eigentlich ideal, ne? Warum sollte daran was ändern? Das würde bedeuten, die beiden müssten eine totale Lebensumstellung, also jeder müsste was gegen seine Sucht tun. Das würde bedeuten, die müssten sich beide total umstellen, wenn sie das wollten. Aber ob das gewollt ist, so ein eingespieltes Team, das weiß ich nicht. Philipp war zweimal dann bei Frau Witt und hat es aber dann für sich eingestellt, ist nicht mehr hingegangen. Und Frau Witt hat mit mir drüber geredet und hat gesagt, ich soll mich da nicht einmischen, wenn er nicht kommen will oder nicht das für nötig hält zu kommen. Dann muss sie es erstmal so lassen, weil sie kann nicht mit jemandem arbeiten, der sich nicht ändern will. Und Philipp ist der Meinung, er will schon die Dinge anders für sich richten. Er will schon besser werden in der Schule. Hat er auch wirklich viel für gemacht, fleißig gelernt. Und ich bin eigentlich im Moment mit ihm ganz zufrieden. Also er spielt natürlich, wenn er Schularbeiten gemacht hat und so, dann sitzt er da und spielt. Und dann mache ich wahrscheinlich gleich eine Fast-Exe. Ich kann jetzt die zwei BWFs abbrechen, weil ich jetzt komplett Scheiße gebaut habe. Ich habe nämlich jetzt alle Depots vergessen. Jetzt muss ich gleich mal zwei Depots ganz schön nachbauen. Weil ich habe auch relativ viele Mineralien. Mittlerweile hat sich Philipp dazu entschlossen, alles zu tun, um ein Pro-Gamer zu werden. Um zu den besten StarCraft-Spielern zu gehören. Dazu braucht er hartes Training. Jeden Tag. Viele Stunden. Die Sitzungen bei Regina Witt hat er hinter sich gelassen. Er macht zwar seine Hausaufgaben, aber den Müll bringt er nach wie vor nicht runter. Und er meckert weiter über die falsche Brotsorte, wenn die Mutter ihm Schnittchen macht. Ans Aufhören denkt Philipp Schumann erstmal nicht. The T280 SCV is the cornerstone of our hostile environment construction and resource gathering operations. Roger that. Von selber hört es auf jeden Fall nicht auf. Also, dass ich jetzt von selber jetzt sage, oh, jetzt ist hier alles schlimm und so. Also, da muss schon irgendwie was passieren. Entweder, dass ich merke, jetzt geht es nicht weiter oder dass ich halt tatsächlich Pro-Gamer werde. Aber das wird nicht passieren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, trotz meines vielen Spielens, also das wird es nicht reichen. Yes, sir? Die meisten Freunde habe ich im Netz. zu Besuch bei einem online-süchtigen Jungen. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt. Morgen um 10.05 Uhr hören Sie Extrawürstchen aus der Funktionärsküche. Wie schmeckte die DDR? SWR 2 Treffpunkt Klassik. Ihre Wünsche. Und das ist heute Musik von Pablo de Sarasate, Ludwig van Beethoven, Heinrich Schütz, Frank Martin, Richard Wagner und Robert Schumann. Am Mikrofon Clemens Lachnicht. Zu Beginn hören wir Zigeunerweisen für Violine und Orchester von Pablo de Sarasate mit Anne-Sophie Mutter und den Wiener Philharmonikern unter Leitung von James Levine auf Wunsch von Hans Könnecke aus Berlin.